Good morning. Guten Morgen. I hope you all slept well. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. How many of you did not sleep well? Wie viele von euch haben nicht gut geschlafen? Good. Gut. Now you know how to take the strength of Jesus. Nun wisst ihr, wie ihr die Kraft Jesu nutzen könnt. Take the strength of Jesus. Nehmt die Kraft Jesu, or else fall asleep in the meeting. Sonst schlaft ihr in der Konferenz ein. Your choice. Ihr habt die Wahl. I woke up this morning, ich wachte heute Morgen auf and I woke up with a thought, und ich wachte mit einem Gedanken auf. Es war eigentlich der Gedanke selbst, der mich aufweckte. That happens a lot to me. Das passiert mir oft. I never wake up like just the way people wake up. Ich wache nie auf, so wie Menschen halt aufwachen. I never wake up to an alarm. Ich wache nie mit einem Wecker auf. Ich glaube, seit etwa 20 Jahren bin ich schon nicht mehr mit einem Wecker aufgewacht. I wake up by Jesus. Ich wache durch Jesus auf. He wakes me up every morning, whenever he chooses to. Er weckt mich jeden Morgen auf, wann immer er will. This morning I woke up with the thought, heute Morgen wachte ich mit dem Gedanken auf. And I've learned to pay very close attention to what happens when I first wake up. Und ich habe gelernt, sehr genau darauf zu achten, was passiert, wenn ich aufwache. The feelings and the thought when you first wake up are key to your day. Die Gefühle und die Gedanken beim Aufwachen sind Schlüssel für deinen Tag. I remember one day the Lord said to me, ich erinnere mich, dass der Herr eines Tages zu mir sagte, pay very close attention to what you feel and what you think first when you wake up. Achte sehr genau auf das, was du fühlst und was du denkst, wenn du gerade aufwachst. And then he said this to me. Dann sagte er Folgendes zu mir. See where that feeling or that thought will lead you to. Schau, wohin dich dieses Gefühl oder dieser Gedanke hinführen wird. If you like the end result, you keep thinking and keep feeling it. Wenn du das Endresultat magst, fühle und denke es weiter. If you don't, immediately change it. Wenn du es nicht magst, ändere das sofort. Do you know what? Wisst ihr was? There's not a single Christian in this world who could not have an amazing day every day. Es gibt keinen einzigen Christen auf der ganzen Welt, der nicht jeden Tag einen wundervollen Tag haben könnte. There is not a single Christian anywhere in this world. Es gibt keinen einzigen Christen, wo auch immer auf dieser Welt, not have an amazing day every day. Der nicht einen wundervollen Tag haben könnte, und zwar jeden Tag. God does not choose how your day turns out. Gott beschließt nicht, wie dein Tag läuft. Neither does the devil choose. Auch der Teufel bestimmt das nicht. You are the only person who chooses how your life will go. Du bist die einzige Person, die bestimmt, wie dein Leben läuft. It is such a lie that Christians believe. Es ist so eine riesige Lüge, dass Christen glauben, we are victims either in the hands of God or the devil or circumstances. Dass wir entweder in Gottes Hand aufgrund des Teufels oder der Umstände Opfer sind. Christians are never victims. Christen sind niemals Opfer. Christians have been given the power of choice. Christen wurde die Macht der Wahl gegeben. Well, everybody has been given the power of choice. Jeder hat diese Macht bekommen. But we can choose how every single day of our life goes. Aber wir können wählen, wie jeder Tag unseres Lebens verläuft. It has nothing to do with circumstances. Es hat nichts mit den Umständen zu tun. Nothing to do with predestination. Es hat nichts zu tun mit Vorherbestimmung. Nothing to do with God. Nichts zu tun mit Gott. Nothing to do with the devil. Nichts zu tun mit dem Teufel. Jesus did everything that needs to be done. Jesus hat alles getan, was getan werden musste. We have to stop looking for God to get something. Wir müssen aufhören, uns an Gott zu wenden, um etwas zu bekommen. While we're looking for God to give us something, God is looking to us to take it. Während wir auf Gott schauen und erwarten, dass er uns etwas gibt, schaut Gott auf uns und wartet darauf, dass wir es nehmen. Listen, Roman called this conference the Open Heaven Conference. Hört zu, Roman hat diese Konferenz die offene Himmelkonferenz genannt. Did you know that you will only experience as much open heaven as you choose to believe in? Wusstest du, dass du nur so viel offenen Himmel erlebst, wie du dich entscheidest zu glauben? Did you know that? Wusstet ihr das? You experience as much or as little of the open heaven as you choose to believe in. Du erfährst so viel oder so wenig vom offenen Himmel, wie du dich entscheidest, daran zu glauben. If you believe there's a closed heaven over your life, well, that's what you will have. Wenn du glaubst, dass über deinem Leben ein geschlossener Himmel ist, dann wirst du genau das haben. If God still has to heal you, well, you just have to wait until he chooses to heal you, which might never be. Wenn du glaubst, dass Gott dich immer noch heilen muss, dann musst du warten, bis er sich entscheidet, dich zu heilen. Es könnte sein, dass es nie geschieht. If you believe that God needs to prosper you, well, you just have to wait until he finally chooses to prosper you. Wenn du glaubst, dass Gott dir noch zu Erfolg und Wohlstand verhelfen muss, dann musst du warten, bis er sich entscheidet, dich wohlhabend und erfolgreich zu machen. So, what if it takes many years? Was, wenn es jahrelang dauert? You know, I'm very thankful, honestly, very thankful to the Holy Spirit that I understand many things that I didn't understand before. Ich bin dem Heiligen Geist wirklich sehr, sehr dankbar für viele Dinge, die ich jetzt verstehe, die ich früher nicht verstand. But I have decided one thing very radically and intentionally. Aber ich habe eine Sache ganz radikal und bewusst entschieden. I will become more aggressive every day of my life. Ich werde jeden Tag meines Lebens aggressiver werden, to live in what belongs to me. Um in dem zu leben, was mir gehört. Jesus paid such a high price. Jesus bezahlte so einen hohen Preis. Christian in this world ever has to have a bad day. Damit kein Christ auf der ganzen Welt jemals einen schlechten Tag haben muss. Did you know that? Wusstest du das? Did you know that Jesus never wants you to have one bad day in your life? Wusstest du, dass Jesus nie auch nur einen schlechten Tag in deinem Leben beabsichtigt hat? You know, when I look at many Christians, weißt du, wenn ich mir viele Christen ansehe, and I hope this is not critical, it's just how I feel. Und ich hoffe, es ist nicht kritisierend, es ist nur so, wie ich es empfinde. Look at many Christians, I think, wenn ich sie mir anschaue, denke ich, if I wouldn't be a Christian today, I don't think I would want to be one. Wenn ich nicht schon ein Christ wäre, dann würde ich keiner werden wollen. They live such miserable lives. Sie leben so miserable Leben. I mean, they're forever waiting for God to do something and their God doesn't do it. Ich meine, sie warten ewig darauf, dass Gott etwas tut und ihr Gott tut es nicht. Like, what kind of a God do they serve? Was für einem Gott dienen sie eigentlich? They love him, ask him to heal and he says, not yet. Sie lieben es, ihn um Heilung zu bitten und er sagt, noch nicht. They ask God to protect them from the attacks of the devil. He said, you know what? Let him just beat you up. Sie bitten Gott um Schutz vor den Angriffen des Teufels und er sagt, weißt du was, lassen wir ihn dich einfach verprügeln. They ask God to provide for them and he said, 10 years poverty is very good for you. It's going to teach you humility. Then I'll give you a little money. Sie bitten Gott um Versorgung und er sagt, 10 Jahre Armut sind gut für dich. Es wird dir eine Lektion sein. Danach gebe ich dir etwas Geld. We have represented a God that we don't see in Jesus. Wir haben einen Gott repräsentiert, den wir nicht in Jesus sehen. And I am so determined. Und ich bin so entschlossen. Every day more I will become more aggressive and take everything that belongs to me. Dass ich jeden Tag aggressiver darin werde zu ergreifen, was mir bereits gehört. And you know what? Und wisst ihr was? Not for me. Nicht für mich selbst. Because I don't need anything. Denn ich brauche gar nichts. I have everything in Christ. Ich habe alles in Christus. But there is a dying world out there that needs to see how good God is. Aber da draußen gibt es eine sterbende Welt, die erkennen muss, wie gut Gott ist. There is a dying world out there that needs to see a smile on our face, joy in our hearts. Es gibt eine sterbende Welt, die ein Lächeln auf unseren Gesichtern sehen muss und Freude in unseren Herzen. They need to know that they are unconditionally loved by God through us. Sie müssen wissen, dass sie von Gott durch uns bedingungslos geliebt werden. It's time for us to represent God really well. Es ist Zeit für uns, dass wir Gott richtig gut repräsentieren. And it doesn't start until we first experience it. Und es fängt nicht an, bis wir es selbst erleben. You cannot give what you don't have. Schau, du kannst nicht geben, was du nicht hast. But let me define this. Lass es mich definieren. In truth, you cannot give what you believe that you have. In Wahrheit kannst du nicht geben, was du glaubst zu haben. You can have 10 million euros on your bank account. Du kannst 10 Millionen Euro auf deinem Bankkonto haben. If you don't believe that you have it, you're not going to the bank and get it and share it with others. Aber wenn du nicht glaubst, dass du es hast, wirst du nicht zur Bank gehen, das Geld holen und mit anderen teilen. You give to others what you actually believe that you have. Du kannst anderen nur geben, wovon du glaubst, dass du es hast. And so many of us don't even believe the basics of what we have. So viele von uns glauben nicht mal die grundlegenden Dinge, die wir haben. So we sing songs and ask God to open the heavens. Wir singen Lieder und bitten Gott, die Himmel zu öffnen. God says, Well, you experience as much open heaven as you believe in your heart. Und Gott sagt, du erfährst so viel offenen Himmel, wie du in deinem Herzen glaubst. If you study Hebrews, you will find out that with the finished work of the cross, heaven was open. Wenn du Hebräer studierst, wirst du herausfinden, dass der Himmel mit dem vollbrachten Werk am Kreuz geöffnet war. And God didn't say. Und Gott sagte nicht, well, it's been open now for 20 years, let's close it again. Naja, es war jetzt 20 Jahre lang offen, lasst es uns wieder zumachen. It's too much draft here. Hier zieht es zu viel. Let's close heavens again. Lasst uns die Himmel wieder schließen. And then I'm going to look at my children. Und dann schaue ich auf meine Kinder. The one who prays intensely, fasts a lot, cries out to me, I'm going to let him open heaven again a little bit. Denen, die intensiv beten, viel fasten und zu mir schreien, werde ich den Himmel wieder ein bisschen öffnen. Heaven is open. Der Himmel ist offen. Every place where you step foot, you are under an open heaven. Wo immer du auch hingehst, bist du unter einem offenen Himmel. You know why? Weißt du warum? Because when the curtain in the temple tore, denn als der Vorhang im Tempel zerriss, this was symbolic of heaven, according to Hebrews. War es laut Hebräer symbolisch für den Himmel. And that curtain was never put back up again. Und der Vorhang wurde nie wieder aufgehangen. But it is still up in the hearts of the people. Und es ist immer noch im Herzen der Menschen. So as far as the Bible is concerned, soweit es die Bibel betrifft, there is an open heaven accessible for every Christian. Gibt es einen offenen Himmel, der für jeden Christen zugänglich ist. But as I told you yesterday, aber wie ich euch gestern gesagt habe, God doesn't relate to you based on his love. Gott steht nicht mit dir in Verbindung aufgrund seiner Liebe. He relates to you motivated by his love, but based on your faith. Er steht in Beziehung zu dir, motiviert durch seine Liebe, aber aufgrund deines Glaubens. God's love has motivated him to give you an open heaven. Gottes Liebe motiviert ihn also, dir einen offenen Himmel zu geben. God's love has motivated him to give you perfect victory every moment of every day. Gottes Liebe motiviert ihn, dir jeden Tag, jeden Moment den perfekten Sieg zu geben. God's love has motivated him to let Jesus pay for everything you need for an abundant life. Gottes Liebe motiviert ihn, Jesus für alles, was du für ein Leben im Überfluss brauchst, bezahlen zu lassen. But you will have as much of an abundant life as you believe belongs to you. Aber du wirst nur so viel von dem Leben im Überfluss haben, wie viel du glaubst, dass dir zusteht. No more, no less. Nicht mehr und nicht weniger. So we have to learn by faith. Also müssen wir durch den Glauben lernen, access everything that God's love has given us. Alles zu ergreifen, was Gottes Liebe uns gegeben hat. It's so simple. Es ist so einfach. God's love has given me everything in Jesus. Gottes Liebe hat mir in Jesus alles gegeben. My faith accesses everything in Jesus. Und mein Glaube greift auf alles in Jesus zu. That's why. Darum it is so important to keep our focus. Ist es so wichtig, unseren Fokus zu behalten. I'm going to read a passage to you. Ich lese euch eine Schriftstelle vor. Und dann werde ich euch sagen, mit welchem Gedanken ich heute Morgen aufgewacht bin. Thinking that thought for a long time. Ich verfolgte diesen Gedanken sehr lange. Because denn I've learned a simple secret. Ich habe ein einfaches Geheimnis gelernt. The feeling and the thought that I first have as soon as I wake up. Das Gefühl und der Gedanke, den ich direkt nach dem Aufwachen habe, will determine how my day will be. Wird bestimmen, wie mein Tag läuft. So what happens when you wake up in the morning? Was passiert also, wenn du morgens aufwachst? Like Fabian, so wie Fabian, who didn't have a good night's sleep. Der in der Nacht nicht gut geschlafen hat. So when he wakes up in the morning, he has a feeling and a thought. Wenn er morgens aufwacht, hat er ein Gefühl und einen Gedanken. Oh man, I didn't sleep very well. Och Mann, ich habe nicht gut geschlafen. I'm tired. Ich bin müde. Where does that feeling and thought take you? Wohin führt dich dieses Gefühl und dieser Gedanke? I can tell you where it takes you. Ich kann dir sagen, wohin es dich führt. It takes you that you will not have an abundant life that day. Es führt dich dazu, dass du an diesem Tag kein Leben im Überfluss hast. It takes you that you will experience tiredness. Es führt dich dazu, dass du dich erschöpft fühlst. Maybe you will even be cranky and impatient because you're too tired. Vielleicht bist du sogar launisch und ungeduldig, weil du zu müde bist. Dann bekommt der Teufel die Schuld, denn er hat dich die ganze Nacht in geistlichem Kampf beschäftigt. Die Ehefrau ist schuld, denn sie schnarchte die ganze Nacht und ich konnte nicht schlafen. Das Kind ist schuld, denn es ist zu oft aufgewacht. You have every day what you believe that you have. It's that simple. Jeden Tag hast du genau das, was du glaubst, dass du hast. So einfach ist es. It's that simple. So einfach ist das. You can really have anything you want. Du kannst wirklich alles haben, was du möchtest. Did you know that? Wusstest du das? Ask Debbie. Frag Debbie. I don't know for how many years. Ich weiß nicht seit wie vielen Jahren. We have messed with the climate of this world. Wir mit dem Klima dieser Welt herumgespielt haben. Don't tell the green people. Erzähle es nicht den Grünen. If the green people find out, they're gonna get Debbie and me in trouble. Wenn die Grünen das herausfinden, die Ökos, bekommen Debbie und ich Ärger. Do you know what Debbie does? She's really cute, by the way. Wisst ihr, was Debbie tut? Sie ist wirklich süß. She comes like this. Sie kommt so an. Sweetie. Liebling. Can you change the weather for me, please? Kannst du bitte das Wetter für mich ändern? I say, sure. Ich sage, sicher. Ask Debbie. Frag Debbie. I don't know for how long there has never been a single vacation where we did not change the weather. Ich weiß nicht seit wann genau, aber es gibt keinen einzigen Urlaub, an dem wir nicht das Wetter geändert hätten. All the time. Andauernd. You look at the app and it says rain tomorrow and she said, I want to walk to town and I like rain. Can you change it? Sure. Du schaust auf die App und sie zeigt für morgen Regen an. Sie sagt, ich möchte in die Stadt gehen, aber ich mag keinen Regen. Kannst du es ändern? Sicher. At 6 o'clock in the morning, the app still says rain all day. Um 6 Uhr morgens zeigt die App immer noch Regen für den ganzen Tag an. But by the time she gets up, there's sunshine. Aber wenn sie aufsteht, ist Sonnenschein. I could tell you dozens and dozens of stories. Ich könnte euch Dutzende und Dutzende solcher Geschichten erzählen. Debbie had a desire to go to Bora Bora. Debbie wollte gerne nach Bora Bora. It's like she had this desire for 40 years. Sie wollte schon seit 40 Jahren dorthin. When she first told me, als sie es mir zum ersten Mal erzählte, dachte ich, what kind of a woman am I marrying? Was für eine Frau heirate ich da eigentlich? I mean, what pressure? Ich meine, was für ein Druck? Esti, you should do that to Reini. Esti, du solltest das mit Reini machen. Tell him you want him to take you to Bora Bora. Sag ihm, du möchtest, dass er dich mitnimmt nach Bora Bora. One hamburger in Bora Bora costs 50 euros. Ein Hamburger in Bora Bora kostet 50 Euro. One hamburger with an orange juice and French fries. Ein Hamburger mit Orangensaft und Pommes. Tell him you want him to take you. Sag ihm, du möchtest, dass er dich dorthin mitnimmt. Test his faith. Teste seinen Glauben. Put some pressure on him. He's my son. Setze ihn etwas unter Druck. Er ist mein Sohn. My sons are supposed to live by faith. Meine Söhne sollten durch Glauben leben. So, anyhow, 40 years ago, Debbie said, oh, one day I would love to go to Bora Bora. Wie auch immer. Meine Frau sagte also vor 40 Jahren, eines Tages möchte ich gern nach Bora Bora. I did a little research. Ich habe kleine Nachforschungen angestellt. And I thought, only millionaires can go to Bora Bora. Und dachte, nur Millionäre können nach Bora Bora fliegen. And I thought, what does my wife want? What's wrong with her? Was will meine Frau? Was stimmt nicht mit ihr? You know, other women said, can you take me camping? Andere Ehefrauen sagen, kannst du mit mir campen gehen oder mit mir zelten gehen? My wife says, can you take me to Bora Bora? Meine Frau sagt, kannst du mich nach Bora Bora mitnehmen? Told me that when I was a Bible school student and didn't even have 2 pennies in my pocket. Aber sie erzählte mir das, als ich Schüler von der Bibelschule war und nicht mal 2 Groschen in der Tasche hatte. Anyhow, after more than 3 decades of being married, wie auch immer, nach mehr als 3 Jahrzehnten Eheleben, I've learned to believe the right things. Habe ich gelernt, die richtigen Dinge zu glauben. So I said to her, sweetie, the next year I will take you to Bora Bora. Also sagte ich zu ihr, Liebling, nächstes Jahr nehme ich dich mit nach Bora Bora. I did. Und das tat ich. We wanted to go at a time that was convenient for us. Wir wollten gerne zu einer Zeit verreisen, die für uns angenehm war. I've never seen such beauty anywhere in this world. Ich habe noch nie irgendwo auf der Welt solche Schönheit gesehen. You should go. Ihr solltet dorthin fliegen. God created Bora Bora for you to see. Gott hat Bora Bora geschaffen, damit ihr es seht. He didn't create it. Er schuf es nicht nur for some rich people, he created it for you. Für ein paar reiche Leute, er schuf es für dich. You are his son, you are his daughter, the world belongs to us. Du bist sein Sohn, du bist deine Tochter, die Welt gehört uns. Anna, tell your husband to take it to Bora Bora. She's telling him, good girl. That's my daughter, good girl. Anna, sag deinem Mann, er soll mit dir nach Bora Bora gehen. Sie sagt es ihm schon. Gut so, Mädel, das ist meine Tochter. Sehr gut, Mädel. So anyhow, we get to Bora Bora. Also, wir kommen auf Bora Bora an. And we rented one of those Airbnb over water cabins. Und wir mieteten eine dieser Airbnb-Hütten auf Stelzen am Wasser. Because Debbie and I don't like resorts. Denn Debbie und ich mögen keine Ferienanlagen. We like to be free. Wir sind gerne frei. Because God created us to be free. Weil Gott uns geschaffen hat, frei zu sein. So the lady picks us up at the airport. Eine Dame holt uns am Flughafen ab. And these were her words. Und dies waren ihre Worte. Welcome to the paradise. Willkommen im Paradies. I said, thank you. Ich sagte, danke. She said, unfortunately, sie sagte, unglücklicherweise, you have come at a very bad season. Seid ihr zu einer sehr schlechten Saison gekommen. But it is still the most beautiful place in the world. Aber es ist trotzdem der schönste Ort der Welt. She said, you've come in the rainy season. Sie sagte, ihr seid während der Regensaison gekommen. Last night the storms were so bad, like everything is messed up here. Letzte Nacht waren die Stürme so schlimm, alles ist durcheinandergewirbelt hier. So the next couple of months it rains every day. In den nächsten paar Monaten wird es jeden Tag regnen. I said, not the next 2 weeks. Ich sagte, nicht in den nächsten 2 Wochen. Next 2 weeks are going to be beautiful blue skies, sunny, clear, warm water. In den nächsten 2 Wochen gibt es herrlich blauen Himmel und klares, warmes, blaues Wasser. We stayed 2 weeks. Wir blieben 2 Wochen. Every day blue sky, sunshine, lukewarm water. Jeden Tag blauer Himmel, Sonnenschein, lauwarmes Wasser. One time at night, while we were asleep, it rained and stormed. In der Nacht, während wir schliefen, regnete es und stürmte es nur einmal. So after 2 weeks, we go to the airport. Nach 2 Wochen fuhren wir zum Flughafen. And I think, und ich dachte, well, it's time to put the climate back into order. Naja, es ist Zeit, das Klima wieder in Ordnung zu bringen. You can ask Debbie. Ihr könnt Debbie fragen. You're getting on the plane and the sky gets black and the weather returns. Wir stiegen ins Flugzeug, der Himmel verfinsterte sich und das Unwetter kehrte zurück. Not true, Debbie? Ist das nicht wahr, Debbie? See, it's true. Seht ihr, es ist wahr. If I would teach you how to change the weather, there would be chaos in the world because one would make sunshine, the other would make snow, so I'm not teaching you. Wenn ich euch beibringen würde, das Wetter zu ändern, gäbe es Chaos auf der Welt. Einer würde Sonnenschein machen und jemand anderes Schnee, also bringe ich euch das nicht bei. It's going to remain my secret. Das bleibt mein Geheimnis. Because otherwise, if you have more faith than me, you mess up my weather. Weil ihr sonst mehr Glauben habt als ich und mein Wetter durcheinander bringt. And then Debbie won't be happy. Und dann ist Debbie nicht mehr glücklich. But every place we go, we determine the weather. Aber überall, wo wir hinkommen, bestimmen wir das Wetter. I know some of you think it's funny, but actually I take that very serious. Ich weiß, manche von euch finden es lustig, aber ich nehme das tatsächlich sehr ernst. Why am I telling you this? Schau, warum sage ich euch das? Because you don't experience the day that God wants you to experience. You experience the day that you choose to experience. Du erlebst nämlich nicht den Tag, den Gott für dich möchte. Du erlebst den Tag, den du dir auswählst. Sometimes it would be good to walk around with a hidden tape recorder for about 3 days. Manchmal wäre es gut, 3 Tage lang mit einem versteckten Kassettenrekorder herumzulaufen, and record everything you say. Um alles aufzunehmen, was du sagst. It'd be good to record every emotion that you allow to feel and every thought that you allow yourself to think. Es wäre gut, jedes Gefühl, das du erlaubst zu fühlen und jeden Gedanken, den du erlaubst zu denken, aufzunehmen. And then carefully and attentively watch everything you thought, felt and said for 3 days. Und sich dann sorgsam und bewusst alles anzuschauen, was du in den 3 Tagen gedacht, gefühlt und gesagt hast. And you're gonna find out, God didn't mess up with your day, you did. Und du wirst feststellen, Gott hat deinen Tag nicht durcheinander gebracht, das warst du selbst. You'll find out the devil didn't mess up your day, you did. Du wirst feststellen, der Teufel hat deinen Tag nicht versaut, du warst das. Whatever you give your attention to, that's whatever you focus on will get your attention. Auf was auch immer du dich fokussierst, das wird deine Aufmerksamkeit bekommen. And what gets your attention is going to control your life. Und was deine Aufmerksamkeit hat, wird dein Leben bestimmen. So here is the thought that I woke up with. Also hier ist der Gedanke, mit dem ich aufgewacht bin. But we see Jesus. Aber wir sehen Jesus. Well, I know that's written in Hebrews chapter 2. Ich weiß, das steht in Hebräer Kapitel 2 geschrieben. But when I woke up with the thought, but we see Jesus. Aber als ich mit dem Gedanken aufwachte, aber wir sehen Jesus, I was laying in my bed for a long time. Lag ich lange Zeit im Bett. But we see Jesus. Aber wir sehen Jesus. And I have to keep thinking and meditating on that thought. Und nachdem ich ständig daran dachte und darüber meditierte, then, after Debbie woke up, nachdem Debbie dann wach wurde, I went back to my Bible and I kept reading that whole context. Nahm ich meine Bibel und las die Stelle im gesamten Kontext. Do you know there are so many buts in the Bible that we have to learn to pay attention to? In der Bibel gibt es so viele Aber, wir müssen lernen, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Many Christians live like this. Viele Christen leben ungefähr so. But I see the problem. Aber ich sehe das Problem. But I see my marriage. Aber ich sehe meine Ehe. But I see the doctor's diagnosis. Aber ich sehe die Diagnose des Arztes. But I see the bank account. Aber ich sehe den Kontostand. But I see people close to the gospel. Aber ich sehe Menschen, die nicht offen sind für das Evangelium. Why? Warum? Why would you choose to focus on anything except Jesus? Why? Warum würdest du dich dafür entscheiden, dich auf irgendetwas anderes als auf Jesus zu fokussieren? Warum? Jesus conquered everything and instead of but we see Jesus, but we see the problem. Jesus hat alles überwunden und erobert und anstatt zu sagen, aber wir sehen Jesus, heißt es, wir sehen das Problem. And then we realize our life is controlled by circumstances instead of by Jesus, the King of Kings. Und dann wird uns bewusst, dass unser Leben von den Umständen bestimmt wird, anstatt von Jesus, dem König der Könige. We have to become so intentional. Wir müssen darin so absichtlich werden, to make Jesus the focus of everything. Jesus zu unserem Fokus von allem zu machen. Do you know what the Bible says in Revelations? I believe it's chapter 13. Weißt du, was die Bibel sagt in Offenbarung? Ich glaube, es ist Kapitel 13. It says that Jesus was the Lamb slain before the foundation of the world. Dort steht, dass Jesus das Lamm war, das vor Grundlegung der Welt geopfert wurde. So let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. What happened first? Adam's sin or the solution, Jesus? Was passierte zuerst? Adams Sünde oder die Lösung, Jesus? In the spiritual world, in der geistlichen Welt, in the heart of God, in Gottes Herzen, was first the solution or first the problem? War da erst die Lösung oder zuerst das Problem? Before the foundation of the world, vor Grundlegung der Welt, before man could sin, bevor Menschen sündigen konnten, in the heart of God, there was already the solution. War die Lösung bereits im Herzen Gottes? Before the doctor can diagnose you with a sickness, in Christ you have already been healed. Bevor der Arzt dich mit einer Krankheit diagnostizieren kann, bist du in Christus schon geheilt. Before you can lose your job, in Christ you already have been provided. Bevor du deine Arbeit verlierst, bist du in Christus bereits versorgt. Before everything can go bad, in Jesus everything already has gone good. Bevor alles den Bach runtergeht, in Jesus ist alles bereits gut gelaufen. Before the devil was even created. Bevor der Teufel überhaupt geschaffen wurde. In Christ he was already defeated. In Christus war er schon besiegt. Everything has been resolved in Christ before the problem ever started. Alles wurde in Christus gelöst, bevor das Problem überhaupt begann. Everything. Alles. Everything. Alles. If he was slain before the foundation of the world. Wenn er vor Grundlegung der Welt geopfert wurde. Before the foundation of the world, there was no Adam. Vor Grundlegung der Welt gab es keinen Adam. There was no problem. Es gab keine Probleme. There was no devil to tempt Eve. Es gab keinen Teufel, um Eva zu verführen. See, God is not a God who sees the problem and then tries to figure out how to fix it. Gott ist kein Gott, der ein Problem sieht und dann versucht herauszubekommen, wie man es löst. But that's how we've been trained to live. Aber uns wurde beigebracht, dass man das so macht. Has religion not taught us to live like this? Hat Religion uns nicht beigebracht, so zu leben? If my people, wenn mein Volk, were called by my name, über dem mein Name ausgerufen ist, humble themselves and pray, sich demütigt und betet and turn from the wicked ways, und sich von ihren Irrwegen bekehrt, then I will hear from heaven and heal the land. Dann werde ich es vom Himmel her hören und das Land heilen. Reinhard, that's in the Bible. Reinhard, das steht in der Bibel. Sure, it's in the Bible. Na klar steht das in der Bibel. It's in the Bible, if you talk bad about your mom or your dad, you're supposed to be stoned and killed. In der Bibel steht auch, dass du gesteinigt und getötet werden sollst, wenn du schlecht über deine Eltern sprichst. So if you want the old covenant, take the whole old covenant. Wenn du den alten Bund haben willst, dann nimm ihn auch ganz. Take the whole lot. Nimm alles. Or nothing. Oder gar nichts. I prefer to take nothing. I prefer to take Jesus. Ich nehme lieber nichts davon. Ich bevorzuge Jesus. You see, religion has trained us. Siehst du, Religion hat uns beigebracht, to turn to God whenever a problem arises. Uns Gott zuzuwenden, wann immer ein Problem auftaucht. But Christianity says, aber Christentum sagt, Christ has resolved it before it arose. Christus hat es gelöst, bevor es entstand. New Covenant says, it is finished means it is finished. Der neue Bund sagt, wenn es vollbracht ist, ist es vollbracht. See, in the heart of God, schau, im Herzen Gottes never anything else, gab es nie etwas anderes, but for every single human being, als für jeden einzelnen Menschen to walk in intimate relationship with God. In intimer Beziehung mit Gott zu leben. God never had a bad plan for human beings. Gott hatte nie einen schlechten Plan für Menschen. God never planned that anything should go wrong with the life of anybody. Gott plante nie, dass etwas schieflaufen sollte im Leben von irgendjemandem. God gave man the freedom to choose. Man messed up. Gott gab den Menschen die freie Wahl. Menschen haben es vermasselt. But the incredible news is, before man could mess up, God already fixed that too. Aber die großartige Nachricht ist, bevor es der Mensch überhaupt vermasseln konnte, hat Gott auch das schon in Ordnung gebracht. So you tell me one thing that's left for God to do. Also nenne mir eine einzige Sache, die Gott noch tun muss. Weißt du, was das Einzige ist, das Gott heute noch für dich tun muss? To convince you that it's all done. Dich zu überzeugen, dass alles vollbracht ist. It's the only thing he needs to do. Das ist das Einzige, was er tun muss. God doesn't need to heal anybody. He needs to convince Christians that they are healed. Gott muss niemanden heilen. Er muss nur Christen überzeugen, dass sie bereits geheilt sind. God doesn't need to provide for Christians. He needs to convince Christians that all provision in the world belongs to them. Gott muss seine Kinder nicht versorgen. Er muss Christen überzeugen, dass alle Versorgung der Welt ihnen gehört. And that's why I'm here. Und darum bin ich hier. I'm the mouth of God to convince you that everything is just fine. Und ich bin der Mund Gottes, um dich zu überzeugen, dass alles einfach in Ordnung ist. Everything is just fine. Alles ist gut. But look what the Bible says. Aber schau, was die Bibel sagt. Let's read Hebrews chapter 5, chapter 2 and verse 5. Lasst uns Hebräer Kapitel 2, Vers 4 lesen. For he has not put the world to come, of which we speak, in subjection to angels. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Testified in a certain place, saying, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, that you are mindful of him. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Or the son of man, that you take care of him. Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. You have made him a little lower than the angels, du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Which I don't agree, it's correctly translated. Ich glaube, dass dies nicht korrekt aus dem Griechischen übersetzt wurde. Because he quotes from Psalm chapter 8 and the word there is Elohim. Denn er zitiert den Psalm und dort wird das Wort Elohim benutzt. So I think, I believe what it's supposed to say is you've made man a little lower than God. Ich glaube, es sollte heißen, du hast den Menschen etwas niedriger als Gott gemacht. You have crowned him with glory and honor. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. And you've set him over the works of your hands. Und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. You've put everything in subjection under his feet. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. For in that he put everything in subjection under him. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, he left nothing that is not under him. Hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. We do not yet see all things put under him. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. But we see Jesus. Aber wir sehen Jesus. But we see Jesus. Aber wir sehen Jesus. With glory and honor, and he tasted death for us. Dann heißt es, er wurde gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre und er hat für uns den Tod geschmeckt. Look at this context. Also schau dir diesen Kontext an. It says, everything has been put under the feet of men. Die Bibel sagt, alles wurde den Füßen des Menschen unterworfen. Then the writer to the Hebrew makes an interesting thought. Dann hat der Schreiber des Hebräerbriefes einen interessanten Gedanken. We don't see that yet. Wir sehen das alles noch nicht. That means we see still chaos. Trouble, mess. Das heißt, wir sehen immer noch Chaos, Probleme, Schlamassel. But then he says, but what we do see is Jesus. Dann sagt er, aber was wir sehr wohl sehen, ist Jesus. And if you look in the original Greek, und wenn du im griechischen Original nachschaust, it is written in the active voice. Dort steht es in der aktiven Form geschrieben. And the word see does not mean this. Und das Wort sehen bedeutet nicht, oh ja, I see Marek. Ach ja, ich sehe Marek. It doesn't mean that. Das ist nicht gemeint. The word see means to focus on, to behold, to pay attention to. Das Wort sehen bedeutet sich fokussieren, betrachten, Aufmerksamkeit schenken. So, I believe Paul wrote Hebrew, but whoever wrote it doesn't matter. Ich glaube, dass Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat. Es ist egal, wer ihn geschrieben hat. He's saying, you have to choose what you behold at, what you look at. Er sagt, du musst dich entscheiden, was du betrachtest, was du anschaust. You choose. Du wählst. Willst du die Welt sehen, die noch im Chaos ist? Willst du deine Umstände anschauen, die noch nicht unter deinen Füßen sind? Do you want to see the bad news? Willst du die schlechten Nachrichten anschauen? Or do you say, but I keep staring at my Jesus? Oder willst du sagen, ich starre weiterhin meinen Jesus an? But we behold him, we stare at him, we focus on him. Aber wir betrachten ihn, wir starren ihn an, wir fokussieren uns auf ihn. Think how Christians have stressed to try to become good Christians. Denk nur, wie gestresst Christen sind, weil sie versuchen, gute Christen zu werden. I guarantee you, ich garantiere dir, there is nobody in this room, es gibt niemanden in diesem Raum, who not at one time or another in his Christian life, der nicht wenigstens einmal in seinem Christenleben have been struggling with guilt and shame and condemnation, mit Schuldgefühlen, Verurteilung und Scham gekämpft hat. Because you tried to become a better Christian than you thought you were. Weil er versucht hat, ein besserer Christ zu werden, als er meinte zu sein. True or not true? Wahr oder nicht? Of course it's true. Natürlich ist es wahr. I've been in this business for 42 years, I know. Ich bin seit 40 Jahren in diesem Geschäft, ich weiß es. I know, I've planted enough churches and walked with enough Christians, I know. Ich weiß, ich habe genug Gemeinden gegründet und mit genug Christen gearbeitet, ich weiß es. Oh, I wish I would be more loving. Oh, ich wünschte, ich wäre liebevoller. Oh, I wish I could be this. I wish I could have more faith. I wish, I wish, I wish. Stop it! Ich wünschte, ich wäre mehr so oder so, hätte mehr Glauben. Ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte. Hör auf damit! Stop looking at yourself! Hör auf damit, auf dich selbst zu schauen. Stop looking at your weakness! Hör auf damit, auf deine Schwächen zu schauen. And stare at Jesus and you will walk in permanent victory. Geh und starre Jesus an und du wirst in ständigem Sieg leben. We focus on everything around us and Jesus is the side effect. Wir fokussieren uns auf alles um uns herum und Jesus ist nur ein Nebeneffekt. So what happens? Was passiert? We live what we focus on and then we somehow try to get Jesus to fix it. Wir leben aus dem, worauf wir uns fokussieren und versuchen dann irgendwie Jesus dazu zu bringen, es in Ordnung zu bringen. What would happen if I could teach you to stare at Jesus? Was würde passieren, wenn ich euch beibringen könnte, Jesus anzustarren? Do you know what? I will never preach anything else until the rest of my life except Jesus. Wisst ihr was? Ich werde den Rest meines Lebens nie etwas anderes predigen als Jesus. I can guarantee you. Das garantiere ich euch. I've seen too much of him. I will never preach anything else but Jesus. Ich habe zu viel von ihm gesehen. Ich werde nie etwas anderes predigen als Jesus. I was in Switzerland last weekend. Ich war letztes Wochenende in der Schweiz. And this guy said to me. Und dieser Mann sagte zu mir. Reinhard, for all the years I've known you, you've never preached anything else. Reinhard, all die Jahre, die ich dich schon kenne, hast du nichts anderes gepredigt. Preach the same thing every time I hear you. You just look at it from a different angle. Jedes Mal, wenn ich dich höre, predigst du das Gleiche. Du beleuchtest es nur immer aus einem anderen Winkel. You know why? Weißt du warum? There's nothing else to preach but Jesus. Weil es außer Jesus nichts zu predigen gibt. But we stare at Jesus. Aber wir starren Jesus an. But we focus on Jesus. Aber wir fokussieren uns auf Jesus. In Jesus I am loved. In Jesus bin ich geliebt. I might be unlovable in myself, but in Jesus I am loved. In mir selbst bin ich vielleicht ungeliebt, aber in Jesus bin ich geliebt. I might be unacceptable in myself, but in Jesus I become acceptable. In mir selbst bin ich vielleicht nicht angenommen, aber in Jesus bin ich akzeptiert und angenommen. I might be weak in myself, but in Jesus I'm so strong. Watch out, devil. In mir selbst bin ich vielleicht schwach, aber in Jesus bin ich so stark. Schau dir das an, Teufel. And the church is going to come back to this place, but we stare at Jesus. Und die Gemeinde soll zurückkehren zu dem Punkt, dass sie sagt, aber wir starren Jesus an. My dear friend, I don't want to sound harsh today. Mein lieber Freund, ich möchte heute nicht grob klingen. But I'm going to tell you something that I totally believe. Aber ich werde dir etwas sagen, von dem ich total überzeugt bin. It doesn't matter how huge your problem is today, Jesus is a million times bigger. Es ist egal, wie groß dein Problem heute ist. Jesus ist eine Million mal größer. And not only is he a million times bigger, he's already fixed it before your problem came. Und nicht nur ist er eine Million mal größer, er hat es schon in Ordnung gebracht, bevor dein Problem aufgetaucht ist. Do you know, once I learned, never again expect a solution from God to bring it to me. Weißt du, als ich einmal gelernt hatte, nie wieder von Gott zu erwarten, dass er mir eine Lösung bringt. My life has changed so much. Veränderte sich mein Leben so sehr. So when I face challenges, als ich Herausforderungen begegnete, I don't look for God to bring the solution. Schaute ich nicht mehr auf Gott, damit er die Lösung bringt. I don't. Das machte ich nicht. Because that's wrong thinking. Denn das ist eine falsche Denkweise. Because if the solution came before the problem, I don't need to look to God anymore to bring a solution. Denn wenn die Lösung vor dem Problem da war, brauche ich nicht auf Gott zu schauen, damit er die Lösung bringt. This is so hard for religious people to believe. Das ist für religiöse Menschen so schwer zu glauben. So whenever anything arises that challenges me, wann immer irgendwas aufsteht, das mich herausfordert, and when the emotion or feelings or thoughts try to overwhelm me, und wenn die Gefühle oder Gedanken der Überforderung versuchen, mich zu überwältigen, I've learned to just close my eyes if I'm by myself. Habe ich gelernt, meine Augen zu schließen, wenn ich alleine bin? When I'm with people, I don't close my eyes anymore because I think I am getting weird. Wenn ich unter Leuten bin, schließe ich meine Augen nicht mehr, denn sie denken dann, dass ich müde oder komisch bin. So wherever I am, I just go into my heart and in my heart I say, thank you Jesus, it's all solved, it's all sorted out, life's good. Wo auch immer ich bin, schließe ich meine Augen, gehe in mein Herz und sage, danke Jesus, es ist alles gelöst, es ist alles in Ordnung, das Leben ist gut. And I don't yield to the temptation to look for God to fix my problem. Und ich hänge nicht der Versuchung nach, Gott um eine Lösung für mein Problem zu bitten. Listen. Hör zu. The Bible doesn't say but we see God. It says but we see Jesus. Die Bibel sagt nicht, aber wir sehen Gott. Die Bibel sagt, aber wir sehen Jesus. If you look to God, you're looking for somebody to fix your problem. If you look to Jesus, you're looking for somebody who fixed your problem. Wenn du auf Gott schaust, suchst du jemanden, der dein Problem löst. Wenn du auf Jesus schaust, blickst du auf jemanden, der dein Problem bereits gelöst hat. Why do you look at God? Warum schaust du Gott an? Where is God? Wo ist Gott? He's far, he's distant, he's in heaven. Er ist weit weg im Himmel. Why do you look to God? You can't even know him outside of Jesus. Warum schaust du Gott an? Du kannst ihn nicht mal kennen außerhalb von Jesus. See, Colossians 1 verse 16 says, he is the image of the invisible God. Kolosser 1 Vers 15 sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Every time you look at God outside of Jesus, you're trying to get a solution for your problem from God. Jedes Mal, wenn du Gott außerhalb von Jesus betrachtest, versuchst du eine Lösung für dein Problem von Gott zu bekommen. Let me say that again. Lass es mich noch einmal sagen. Every time you look at God outside of Jesus, jedes Mal, wenn du Gott außerhalb von Jesus anschaust, looking to God to get a solution for your problem. Wendest du dich an ihn, um eine Lösung für dein Problem zu bekommen. But every time you look at Jesus, aber jedes Mal, wenn du Jesus ansiehst, you're looking at the solution of your problem. Schaust du die Lösung für dein Problem an. Jesus really is enough. Jesus ist wirklich genug. But we have to make this conscious choice to keep our focus on him. Aber wir müssen die bewusste Wahl treffen, unseren Fokus auf ihn zu richten. But we intentionally focus on Jesus. That's the meaning of the Greek. Aber wir richten unseren Fokus bewusst, absichtlich auf Jesus. Das ist die Bedeutung im Griechischen. Guys, life is so simple if Jesus remains the center. Leute, das Leben ist so einfach, wenn Jesus der Dreh- und Angelpunkt bleibt. But life becomes so complicated. Ale život se stává. Else becomes the center. Aber das Leben wird so kompliziert, wenn irgendetwas anderes der Mittelpunkt wird. Many people all over this world have complicated their own lives. Viele Menschen auf der ganzen Welt haben ihr Leben verkompliziert. For this reason. Aus genau diesem Grund. They kept looking unto men to solve the problem. Sie schauten weiter auf andere Menschen, um ihr Problem zu lösen. They did. Haben sie gemacht. All over the world. Auf der ganzen Welt. When the man of God comes. Wenn der Mann Gottes kommt. Listen, I have really, really good news for you. Hört zu, ich habe wirklich, wirklich gute Nachrichten für euch. God is destroying that in the church. Gott zerstört diese Haltung in der Gemeinde. If you are in this room today and if you've made man your solution, wenn du heute in diesem Raum bist und hast einen Menschen zu deiner Lösung gemacht, your pastor, your leader, the man of God, the prophet, dein Pastor, die Leiter, den Mann Gottes, den Propheten, if you don't fix this quickly, you're going to be in so much trouble. Wenn du das nicht schnell korrigierst, wirst du in große Schwierigkeiten kommen. In so much trouble, fix it quickly. In so große Schwierigkeiten, ändere es schnell. If you have allowed yourself to be the solution of the problem of your brothers and sisters, you are going to be in trouble and they are going to be in trouble, so fix it quick. Wenn du dir erlaubt hast, selbst die Lösung für die Probleme deiner Geschwister zu sein, wirst du in Schwierigkeiten kommen und sie auch, also ändere das schnell. It's really sad. Es ist wirklich traurig. Here is what's really sad. Das ist das Traurige. That we human beings, dass wir Menschen We enjoy it when men need us. Wir genießen es, wenn andere uns brauchen. Isn't that true? Ist das nicht wahr? We want to feel, wow, he came to me and prayed. Did you see, a man? Did you see that? I fixed this problem. Wir möchten so fühlen, wow, er kam zu mir, um zu beten. Wow, schau nur, ich habe das Problem gelöst. This is a crime. Das ist eine Straftat. It's a real crime. Ein tatsächliches Verbrechen. The kingdom of God doesn't work like this. Das Königreich Gottes funktioniert so nicht. In the kingdom of God, everything focuses on the king, which is Jesus. Im Reich Gottes fokussiert sich alles auf den König und das ist Jesus. If I don't bring you the solution, which is Jesus, I failed. Wenn ich dir nicht Jesus als die Lösung vermittle, habe ich versagt. Wenn ich dir erlaube, die Lösung deines Problems in mir zu finden, habe ich gesündigt. I don't even allow my wife to do that. Ich erlaube nicht mal meiner Frau, das zu tun. I don't, of course not. I'm never. Nein, natürlich nicht. Niemals. I do not allow Debbie to depend on me. Ich erlaube Debbie nicht, von mir abhängig zu sein. I'm not her provider. Ich bin nicht ihr Versorger. Not her healer. Ich bin nicht ihr Heiler. I'm not her security of the future. Ich bin nicht ihre Sicherheit für die Zukunft. The only thing I am, the guy who changes the weather for her because I love her. Das Einzige, was ich bin, ist der Kerl, der das Wetter für sie ändert, denn ich liebe sie. But that's the limit. Aber das ist das Äußerste. I do not give Debbie permission to lean on me. Ich erlaube Debbie nicht, sich auf mich zu stützen. But think what a system we have created. Überlege einmal, was für ein System wir kreiert haben. The problem arises, das Problem taucht auf. But we look. Und wir schauen. At the wrong place. Auf die falsche Stelle. We look to people. Wir schauen auf Leute. We look to God. Wir schauen auf Gott. Wow. We look everywhere except to Jesus. Wir schauen überall hin, außer auf Jesus. We look to ourselves. Wir schauen auf uns selbst. Look at the difficulties. Auf die Schwierigkeiten. Why can't we stop looking and only look at the beloved Jesus? Warum haben wir aufgehört, nur auf unseren geliebten Jesus zu schauen? You must bring yourself to this place. Du musst dich selbst dazu bringen. Where no matter what happens in your life. Das ganz egal, was in deinem Leben geschieht. Okay. No matter what crisis arises. Egal welche Krise auftaucht. No matter what news you get. Egal welche Nachrichten dich erreichen. You instantly have to bring yourself to this place. Du musst dich sofort dazu bringen. But you say, dass du sagst, okay, I see, it's not all under my feet. Okay, ich sehe, dass noch nicht alles unter meinen Füßen ist. I see what the doctor said. Ich höre, was der Arzt gesagt hat. I see what the news said. Ich sehe, was die Nachrichten sagten. I see. Ich sehe es. But aber I behold Jesus. Ich betrachte Jesus. It's done, it's finished, it's resolved. Es ist vollbracht, es ist erledigt, es ist gelöst. If we learn to behold Jesus, to put all our focus and attention on him. Wenn wir lernen, Jesus zu betrachten und all unseren Fokus und Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, nothing that will ever cause us stress in life. Dann gibt es nichts, was uns jemals im Leben stressen könnte. Think. Denk nur. What happens when you look at yourself? Was passiert, wenn du auf dich selbst schaust? And then you realize that you are not a good as Christian as you're supposed to be. Und du dir bewusst wirst, dass du kein so guter Christ bist, wie du sein solltest. Let me ask you a question. Lass mich dich etwas fragen. How many in this room, wie viele in diesem Raum, have ever looked at themselves, haben jemals sich selbst angeschaut and realized that you are not a good Christian as you're supposed to be? Please raise your hand. Und realisiert, dass sie nicht so ein guter Christ sind, wie sie sein sollten. People, those of you who raised your hand, you have a serious problem. Leute, wer von euch die Hand gehoben hat, ihr habt ein ernsthaftes Problem. You know why? Wisst ihr warum? Because you believe the wrong thing. Weil ihr das Falsche glaubt. The moment you get saved, you are a good Christian as you're supposed to be. In dem Moment, in dem du gerettet wurdest, wurdest du ein so guter Christ, wie du sein solltest. The day you got saved, you were a good Christian as you were supposed to be. An dem Tag deiner Errettung wurdest du ein so guter Christ, wie du sein solltest. Reinhard, you weren't around when I fought with my wife. Reinhard, du warst ja nicht dabei, als ich mit meiner Frau gestritten habe. If you would stay a week in my house, you would know I'm not a good Christian as I'm supposed to be. Verbringe eine Woche in meinem Haus, dann wüsstest du, dass ich kein so guter Christ bin, wie ich sein sollte. That's actually not the truth. Das ist tatsächlich nicht die Wahrheit. When you're a new creation, you are a good Christian as you're supposed to be. Als du eine neue Schöpfung wurdest, warst du ein so guter Christ, wie du sein solltest. In dem Moment deiner Neuschöpfung warst du perfekt in Christus. You're confusing being with doing. Du verwechselst Sein mit Tun. Which is one of the huge problems in the church. Das ist eines der großen Probleme in der Gemeinde. We are according to what we do, but we are according to what He made us. Wir denken, dass wir sind, was wir tun, aber wir sind zu, was Er uns gemacht hat. Listen. Hör zu. As long as you behold yourself, you will never be a good Christian as you should be. Solange du auf dich selbst siehst, wirst du nie ein so guter Christ sein, wie du sein solltest. You know why? Weißt du warum? Because you're looking at yourself instead of looking at Jesus. Weil du es in dir selbst suchst, anstatt in Jesus. How are you going to learn to walk the way you're supposed to walk, looking at yourself? Wie willst du lernen, so zu leben, wie du leben solltest, wenn du immer nur auf dich selbst schaust? That's religion. Das ist Religion. I need to learn to love more. Ich muss lernen, mehr zu lieben. So like I. Nee, it's all about me now. Also ich, es dreht sich alles um mich. Here is what you need to say. Du solltest stattdessen sagen, I'm not walking as lovingly as I should. Ich wandle nicht in Liebe, so wie ich sollte. But I stare at Jesus. Aber ich starre Jesus an. In him I'm perfect. In ihm bin ich perfekt. In him I'm loved. In ihm bin ich geliebt. In him I'm accepted. In ihm bin ich angenommen. In him his love flows through me. In ihm fließt seine Liebe durch mich. Man, this is incredibly beautiful. Das ist unfassbar wunderschön. And then the next people you meet, you will love them. Und dann liebst du die nächsten Menschen, denen du begegnest. But we behold Jesus. Stop focusing on anything or anyone else in your life. Aber wir sehen Jesus. Hör auf, dich auf etwas anderes oder jemand anderen in deinem Leben zu fokussieren. Look how simple it is to walk the way you're supposed to walk as a Christian. Schau mal, wie einfach es ist, so zu leben, wie du als Christ leben solltest. Look at 2 Corinthians 3, verse 16 to 18. Schau in 2. Korinther 3, 16 bis 18. I mean, the Bible is so clear. Die Bibel ist so deutlich. Beholding yourself, you're only going to become more like yourself. Why would you want to do that? Wenn du auf dich selbst schaust, wirst du nur immer mehr wie du selbst werden. Warum würdest du das wollen? I mean, why do you want to become more like yourself? You're supposed to become more like Jesus. Warum willst du mehr wie du selbst werden? Du solltest mehr wie Jesus werden. Looking at your problem, you're going to become more like the problem. Why would you want to do that? Auf dein Problem zu schauen bewirkt, dass du immer mehr wie dein Problem wirst. Warum solltest du das wollen? Your past, you're going to become more like your past all the time. Wenn du deine Vergangenheit anschaust, wirst du die ganze Zeit wie deine Vergangenheit werden. Why would you want to be more like your past? It's not pretty. Warum solltest du mehr wie deine Vergangenheit werden wollen? Das ist nicht schön. True victorious Christian life is not effort, strife and struggle. Wahres siegreiches Christenleben besteht nicht aus Anstrengung, Strapazen und Mühe. That's religion. Das ist Religion. Religion is looking at problems, looking at yourself and then trying to get God to fix it. Religion ist Probleme anzuschauen, dich selbst anzuschauen und dann zu Gott zu rufen, um alles in Ordnung zu bringen. We don't need more of that. Wir brauchen nicht noch mehr davon. Churches are filled with depressed Christians. Gemeinden, Christen sind voll von depressiven Christen. Churches are filled with hypocrites. Gemeinden sind voller Heuchler. Pretending a nice life on Sunday morning and the rest of the week it's a mess. Die am Sonntagmorgen ein tolles Leben vorspielen, aber der Rest der Woche ist Chaos. The world does not need more religion. The world needs more of the real Jesus. Die Welt braucht nicht noch mehr Religion. Die Welt braucht mehr von wahren Jesus. And you know what? Und wisst ihr was? Don't misunderstand me. If you do, it's your fault. Versteht mich bitte nicht falsch. Wenn ihr es tut, ist es eure Schuld. It's very nice what you're doing about the tramway. Es ist sehr schön, was ihr mit der Straßenbahn macht. But Prague is not going to meet Jesus because of a sticker on the tramway. Aber Prag begegnet Jesus nicht wegen einer Aufschrift auf der Straßenbahn. Prague is going to meet Jesus in you. Prag begegnet Jesus in dir. Do you know what Debbie said to me? Weißt du, was Debbie mir gesagt hat? Debbie said to me. Debbie sagte mir. As the tramway goes to the round, they should put people inside of the tramway who can answer the questions. Wenn die Straßenbahn vorbeikommt, sollten Leute in der Straßenbahn sein, die die Fragen beantworten können. We should fill this tramway with Jesus is walking the earth. Wir sollten die Straßenbahn füllen mit Jesus und die auf der Erde leben. We should fill the tramway with people can say, did you read what's written outside there? Let me show you and heal the people. Die Straßenbahn sollte voller Menschen sein, die sagen, hast du das da draußen gelesen? Lass mich es dir zeigen. Und sie gehen und heilen die Menschen. Don't think I'm criticizing the stick on the tramway. I'm not. Denk nicht, dass ich die Aufschrift auf der Straßenbahn kritisiere. Das tue ich nicht. I'm not. Das tue ich nicht. I think it's beautiful. Ich finde es wunderschön. I honestly think it's beautiful. Ich glaube wirklich, es ist wunderschön. We need to do everything to reach people for Jesus. Wir müssen alles tun, um Menschen für Jesus zu erreichen. Sure. But what I'm going to tell you is, don't fool yourself that people meet Jesus through a sticker. Ich sage euch nur, redet euch nicht ein, dass Menschen Jesus durch eine Aufschrift begegnen. People will only meet Jesus through people. Menschen werden Jesus nur durch Menschen begegnen. Because Jesus only manifests himself through a body. Weil sich Jesus nur durch einen Leib manifestiert. So we need to become the Jesus walking our towns. Also müssen wir der Jesus werden, der durch unsere Stadt geht. We need to become the Jesus that's approachable, that's touchable. Wir müssen der Jesus werden, der nahbar und anfassbar ist. It is such a strategy of the devil. Die spezielle Strategie des Teufels ist, to fill our hearts and minds with religion. Unser Herz und unseren Verstand mit Religion zu füllen. That our focus is constantly on ourselves. Damit wir unseren Fokus ständig auf uns selbst richten. On our situation, auf unsere Situation, on our circumstances, auf unsere Umstände. I have understood something that's so simple and yet it's so powerful to me. Ich habe etwas verstanden, das so einfach und für mich doch so kraftvoll ist. And Daniel knows that. Daniel knows me like nobody in this room except for Debbie. Und Daniel weiß das. Daniel kennt mich so gut wie kein anderer hier im Raum, außer Debbie. Daniel knows that there's one thing I do not like. Daniel weiß, dass es eine Sache gibt, die ich nicht mag. And that is what I call to waste emotional energy. Ich nenne es emotionale Energie verschwenden. See, every time you put your attention and focus to anything except Jesus, you're wasting emotional energy. Jedes Mal, wenn du deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus auf etwas anderes als Jesus richtest, verschwendest du emotionale Energie. Let me say that again. Lass es mich noch einmal sagen. Every time you're putting your focus and attention on anything except Jesus, you're wasting emotional energy. Jedes Mal, wenn du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes als Jesus richtest, verschwendest du emotionale Energie. The last 2 weeks, in den letzten 2 Wochen, the things that happened in my own life, sind Dinge in meinem Privatleben geschehen, they are so drastic and dramatic, die so drastisch und dramatisch sind, if I would not have learned to live what I preach right now, I would have canceled the conference here. Dass ich diese Konferenz hätte absagen müssen, wenn ich nicht gelernt hätte, das zu leben, was ich gerade predige. I would have canceled Liechtenstein, Switzerland and here. Ich würde Liechtenstein, Schweiz und hier absagen. But it cost me zero emotional energy. Aber es hat mich null emotionale Energie gekostet. Sometimes I'm shocked myself how simple the gospel works. Manchmal schockiert es mich selbst, wie einfach das Evangelium funktioniert. Sometimes I wonder, could it be that one day I wake up and the whole thing was only a dream? Manchmal frage ich mich, ob ich eines Tages aufwache und das Ganze war nur ein Traum? Life has become so simple. Das Leben ist so einfach geworden. So, so simple. So, so einfach. Situations, Situationen, challenges, Herausforderungen, difficulties, Schwierigkeiten, negative things, negative Dinge. What will I behold? Was werde ich betrachten? But we look at Jesus. Aber wir sehen auf Jesus. We put all of our attention on the solution. Wir richten all unsere Aufmerksamkeit auf die Lösung. We put all our attention upon the one who made me a new creation. Wir richten all unsere Aufmerksamkeit auf den, der mich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. We put all our attention on the one who doesn't sit on his throne panicking. Wir setzen all unsere Aufmerksamkeit auf den, der nicht voller Panik auf seinem Thron sitzt. We put all our focus on the one that you know is sovereign. Wir setzen all unseren Fokus auf den, von dem wir wissen, dass er souverän ist. I have a friend sitting here in the first row. Ich habe einen Freund, der hier in der ersten Reihe sitzt. His name is Peter. Sein Name ist Peter. He's one of the very, very, very precious people that God gave me. Er ist einer der sehr, sehr wertvollen Menschen, die Gott mir gegeben hat. He works for our ministry here in Europe. Er arbeitet für unseren Dienst hier in Europa. And he sent me a message last week. Letzte Woche schickte er mir eine Nachricht. And I said, Peter, it's 3 o'clock in the morning. You're supposed to be in bed asleep. Und ich sagte, Peter, es ist 3 Uhr morgens. Du solltest im Bett sein und schlafen. Do you know what he said? Und wisst ihr, was er sagte? I had to go pee-pee and I couldn't stop thinking about Jesus. Ich musste aufs Klo und konnte nicht aufhören, an Jesus zu denken. I think we should make him a son, sweetheart. Ich glaube, wir sollten ihn zu unserem Sohn machen, Liebling. Listen to me. Hört mir zu. Everybody who learns by simple obedience to the word of God. Jeder, der durch einfachen Gehorsam zum Wort Gottes lernt. But we behold Jesus. Aber wir sehen Jesus. Is the one who will never again stress. ist der, der sich nie wieder stresst. He will never miss the purpose of God. Er wird nie Gottes Absichten verpassen. He will never have to yield to the pressure of man. Er wird nie dem Druck von Menschen nachgeben. He will be always incredibly secure. Er wird immer unglaublich sicher sein. Do you know, I used to be one of the most insecure people that walked the earth. Ich war mal einer der verunsichertesten oder unsichersten Menschen auf der Welt. If you ask Debbie, I was so insecure. Wenn ihr Debbie fragt, ich war so unsicher. I pretended to be self-confident. Ich gab vor, selbstbewusst zu sein. But I was not. Aber ich war es nicht. I was totally insecure. Ich war total unsicher. And the only way I finally overcame my insecurity is, but we look at Jesus. Und der einzige Weg, wie ich meine Unsicherheit überwunden habe, ist, aber wir schauen auf Jesus. In him I found my life. In him I found my strength. In ihm habe ich mein Leben gefunden. In ihm fand ich meine Stärke. In him I found my security. In ihm fand ich meine Sicherheit. In him I found my peace. In ihm fand ich meinen Frieden. I found everything I need. In ihm fand ich alles, was ich brauche. Do you know, a few weeks ago I said, vor einigen Wochen sagte ich, I said, Jesus, I want to become a man. Jesus, ich möchte ein Mann werden. In practice and experience, in der Praxis und Erfahrung, that lives so dependent upon you, der so abhängig von dir lebt, that I can't even take my next breath without you, dass ich nicht mal meinen nächsten Atemzug ohne dich machen kann. Wouldn't it be beautiful if we would all could, if we could all live like this? Wäre es nicht wunderschön, wenn wir alle so leben könnten? So dependent upon Jesus. So abhängig von Jesus. That an instant reaction in any situation is, but we look at Jesus. Dass wir in jeder Situation sofort reagieren mit, aber wir schauen auf Jesus. So then people put pressure on you. Leute setzen dich dann unter Druck. And outside they pressure you. Von außen bedrängen sie dich. Inside you look at Jesus. Von innen schaust du auf Jesus. Now suddenly it doesn't matter anymore if you do what they want or not. Jetzt macht es plötzlich nichts mehr aus, ob du machst, was sie wollen. Because you don't behold anything else more but Jesus. Denn du betrachtest nichts außer Jesus. He becomes your attention, he becomes your focus, he becomes your everything. Er wird deine Aufmerksamkeit, dein Fokus, dein alles. So what happens? Was passiert dann? When people reject you. Wenn Menschen dich abweisen. I don't agree with what you do, Roman. Ich stimme dem nicht zu, was du machst, Roman. But we look at Jesus. Aber wir schauen auf Jesus. Jesus smiles and says, good job, you're depending on me, you're trusting me. Und Jesus lächelt und sagt, gut gemacht, du hältst dich an mich, du vertraust mir. Say to people, that's okay, you don't have to agree with me. Und du sagst den Leuten, es ist okay, du musst nicht mit mir übereinstimmen. That's fine. Das ist in Ordnung. So suddenly your close friend said to you, I'm done with you, I don't want to walk with you anymore. Plötzlich sagen dir deine engsten Freunde, ich habe genug von dir, ich möchte nicht länger etwas mit dir zu tun haben. Inside of your heart you say, Jesus, I'm still staring at you. You're so beautiful. Thank you that you're going to walk with me forever. In deinem Herz sagst du, Jesus, ich schaue immer noch auf dich. Du bist so wunderbar. Danke, dass du ewig mit mir bist. And look at people say, that's okay, you don't have to walk with me anymore. Du schaust die Menschen an und sagst, es ist okay, du musst nichts mehr mit mir zu tun haben. Und in deinem Herzen sagst du, aber ich schaue auf Jesus. Wenn die ganze Welt um dich herum zusammenbricht, wenn du Jesus anschaust, wird dein Leben fest sein. Du wirst stabil sein. You will be emotional stable. Du wirst emotional stabil. Do you know, I tell you what, I've become so aware of Jesus. Ich sage euch etwas, mir ist Jesus so bewusst geworden. I've become so aware that if I don't constantly focus on him, stare at him, I know I can do what I need to do. Ich bin mir so bewusst geworden, dass wenn ich nicht ständig auf ihn fokussiert bin und ihn anstarre, ich weiß, dass ich dann nicht tun kann, was ich tun muss. It's very bad to focus on your circumstances. Es ist sehr schlecht, dich auf deine Umstände zu fokussieren. But it's worse to focus on yourself. Aber es ist schlimmer, dich auf dich selbst zu fokussieren. Did you hear me? Habt ihr mich gehört? It's very bad to focus on your circumstances. Es ist sehr schlecht, dich auf deine Umstände zu fokussieren. But it's way worse to focus on yourself. Aber es ist viel schlimmer, dich auf dich selbst zu fokussieren. Because you're not supposed to focus on yourself ever. Weil du das nie machen solltest. Look how easy it is to be the Christian that you're supposed to be. Schau, wie einfach es ist, der Christ zu sein, der du sein solltest. Here's what the Bible says in 2 Corinthians 3. Die Bibel sagt in 2. Korinther Kapitel 3. Just translate for me. Okay, I'm going to quote from my free translation. Übersetze einfach mich. Ich zitiere aus meiner freien Übersetzung. But when you realize that you're not a good Christian as you're supposed to be. Wenn du begreifst, dass du nicht so ein guter Christ bist, wie du sein solltest. Work harder. Dann arbeite härter. Pray more. Bete mehr. Read more in the Bible. Lies öfter in der Bibel. Watch more YouTube videos. Schau dir mehr YouTube Videos an. And increase your tithe to 15%. Und erhöhe deinen Zehnten auf 15%. And then you shall become a strong Christian. Und dann wirst du ein starker Christ werden. I know that's not in the Bible, but that's how many of you have lived. Ich weiß, dass es so nicht in der Bibel steht, aber viele von euch haben so gelebt. Force, push, try to become a better Christian. Zwang und Druck in der Absicht, ein besserer Christ zu werden. You are the perfect Christian in Christ. There are no imperfect Christians in Christ. Du bist der perfekte Christ in Christus. Es gibt keine unperfekten Christen in Christus. How can I learn to walk what I already am? Reinhard, wie kann ich lernen zu leben, was ich schon bin? I've told you the last hour. Ich habe es dir in der letzten Stunde erzählt. Stop looking at yourself, look at Jesus. Hör auf dich selbst zu schauen, schau auf Jesus. Look. Schau. 2. Korinther 3:16. 2. Korinther 3:16. This is not real. It's the real translation. Das ist jetzt die wirkliche Übersetzung. Nevertheless, when one turns to the Lord, sobald er sich aber zum Herrn bekehrt, the veil is taken away. Wird die Decke weggenommen. The whole context is about the old covenant. Der gesamte Kontext dreht sich um den alten Bund. Until you turn to Jesus, bis du dich Jesus zuwendest, you see everything with a veil over your eyes. Siehst du alles mit einem Schleier über deinen Augen. You see everything through the old covenant and the law. Du siehst alles durch den alten Bund und das Gesetz. And only when you turn to Jesus, und nur wenn du dich Jesus zuwendest, is the blanket from your eyes removed so that you can actually see clearly. Wird die Decke von deinen Augen entfernt, damit du tatsächlich deutlich sehen kannst. Think about this. Denk darüber nach. Without Jesus, no human being can see things clearly. Ohne Jesus kann kein Mensch etwas klar sehen. You can. Du kannst es nicht. Without Jesus, you see law, religion, demands, doing, working, praying. Ohne Jesus benutzt du Gesetze, Religion, Forderungen, Tun, Gebetsarbeit. This is why people. Deshalb, Leute. Once I understood this, the first thing that changed was my prayer life. Als ich das einmal verstanden habe, war das Erste, was sich veränderte, mein Gebetsleben. The first thing. Das Erste. I remember when my eyes opened and I sat in my prayer time. And I thought, and what am I gonna do now? Ich erinnere mich, als meine Augen geöffnet wurden, saß ich während meiner Gebetszeit da und dachte, was soll ich denn jetzt machen? I remember. Ich erinnere mich. I thought, there's nothing to ask. Ich dachte, es gibt nichts zu bitten. I have everything in Christ. Ich habe alles in Christus. If there's nothing to ask, what do I do? Wenn es nichts zu bitten gibt, was mache ich dann? Good morning, God. Guten Morgen, Gott. Why did you say good morning to me? I didn't go to bed last night. Warum sagst du guten Morgen zu mir? Ich bin letzte Nacht nicht schlafen gegangen. Oh, sorry, that's true. You've been awake all night. Oh, sorry, stimmt ja. Du warst die ganze Nacht wach. How do we start the day? Wie beginnen wir den Tag? God, I love you. Gott, ich liebe dich. Why do you tell me I love you? You're supposed to say thank you that you love me. Warum erzählst du mir das? Du solltest sagen, danke, dass du mich liebst. Oh, that's wrong too. Oh, das ist auch falsch. Okay, I'll figure out how to pray. Okay, ich finde schon heraus, wie man betet. Okay, God, you're so beautiful, you're so amazing. Okay, Gott, du bist so wunderschön, du bist so toll. Why do you use many words when you pray? Didn't my son tell you don't do that? Warum benutzt du viele Worte, wenn du betest? Hat dir mein Sohn nicht beigebracht, dass du das nicht tun sollst? What am I gonna do now? Was soll ich denn jetzt machen? Maybe I should go on my knees. Vielleicht sollte ich mich hinknien. Maybe I should wrestle in prayer. Vielleicht sollte ich im Gebet kämpfen. And God says, you think you're gonna win the wrestling match against me? Und Gott sagt, du denkst, dass du den Kampf gegen mich gewinnst? What are you doing? Was machst du da? I was so confused, I didn't know what to do anymore. Ich war so verwirrt, ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. It's true. Das ist wahr. I had a list with more than 30 prayer things every single day, 3 times a day I prayed them. Ich hatte eine Gebetsliste mit mehr als 30 Anliegen, die ich täglich 3-mal betete. So finally I figured out. Letztendlich fand ich heraus. Prayer is, behold, we see Jesus. Das Gebet ist, wir schauen Jesus an. Finally figured out the most powerful prayer time a Christian can have is just behold and look at Jesus. Ich fand heraus, dass die kraftvollste Gebetszeit, die ein Christ haben kann, ist, einfach Jesus anzuschauen und ihn zu sehen. Wenn du ihn während des Bibellesens nicht findest, dann hast du die Bibel verkehrt gelesen. If you spend time in prayer and you have not been impacted by the presence of Jesus, you've spent a wrong time in prayer. Wenn du Zeit im Gebet verbringst und du wurdest nicht von der Person Jesus beeinflusst, dann hast du die Zeit im Gebet falsch verbracht. If you've spent time in prayer and your heart has not been captivated by the presence of Jesus, you've done the wrong thing. Wenn du Zeit im Gebet verbracht hast und dein Herz ist nicht eingenommen von der Person Jesu, dann hast du das Falsche gemacht. But look how we've prayed. Aber schau, wie wir gebetet haben. We look at everything except for him. Wir gucken alles an außer ihm. Lord, change my wife. Herr, ändere meine Frau. Like a quick Lord. Ein schnelles Herr. And then behold the situation in my marriage. Aber dann schaue ich auf die Situation in meiner Ehe. A quick Lord. Ein schnelles Herr. Provide for my need. Kümmere dich um mein Anliegen. And we behold the need. Und wir betrachten das Anliegen. I totally believe, ich glaube voll und ganz, that the best thing for emotional and psychological and mental well-being, dass das Beste für emotionales, mentales und psychologisches Wohlbefinden is a life of permanent thanksgiving to Jesus. Ein Leben der ständigen Danksagung an Jesus ist. If you have a psychological problem, wenn du ein psychologisches Problem hast, I challenge you, dann fordere ich dich heraus, develop an attitude of thankfulness for Jesus. Eine Haltung der Dankbarkeit für Jesus zu entwickeln. And your mind will be restored. Und dein Geist wird hergestellt werden. You will be well. Es wird dir gut gehen. Your heart will be at peace. Dein Herz wird in Frieden sein. But I promise you, a self-focused life is gonna cause you emotional and mental turmoil. Aber ich verspreche dir, ein selbstzentriertes Leben wird emotionalen und mentalen Wirrwarr verursachen. So look, nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. It's removed. Trotzdem wird die Decke weggenommen, wenn sich jemand zum Herrn bekehrt. Sie wird entfernt. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Listen. Hör zu. In the new covenant there is freedom. Im neuen Bund gibt es Freiheit. No Christian in the world is supposed to live any other way but in freedom. Kein Christ auf der Welt sollte auf eine andere Art leben als in Freiheit. Paul understood this. Paulus hat das verstanden. Paul was slave to nobody but to Jesus. Paulus war niemandes Sklave außer Jesus. People who learn to behold Jesus and become the slave of Jesus, they can never be enslaved by anything or anyone. Menschen, die lernen, Jesus zu betrachten und sein Sklave werden, können nie wieder von etwas oder jemandem versklavt werden. Denk nur. A slave of Jesus cannot be the slave of circumstances. Ein Sklave Jesu kann kein Sklave der Umstände sein. A slave of Jesus cannot be the slave of people. Ein Sklave Jesu kann kein Sklave der Menschen sein. A slave of Jesus cannot be the slave of money. Ein Sklave Jesu kann kein Sklave von Geld sein. A slave of Jesus cannot be the slave of anyone or anything. Ein Sklave Jesu kann kein Sklave von irgendetwas oder irgendjemandem sein. That's why we have to keep reminding ourselves, behold. We look at Jesus. Darum müssen wir uns immer daran erinnern, wir schauen auf Jesus. That's the only way there's freedom. Das ist der einzige Weg, wie es Freiheit geben kann. You can chase freedom in religion, you can chase it in your church, you're never gonna find it. Du kannst der Freiheit nachjagen in Religion, in deiner Gemeinde, Kirche, du wirst sie nicht finden. You can chase freedom in your ministry, you're never gonna find it. Du kannst der Freiheit nachjagen in deinem Dienst, du wirst sie nicht finden. Do you know a secret I have learned? Wisst ihr, ein Geheimnis, das ich gelernt habe? I don't do anything for Jesus anymore. Ich tue nichts mehr für Jesus. Daniel is laughing. Daniel lacht. It's true. Es ist wahr. I've learned the secret that I've stopped working for Jesus. Ich habe das Geheimnis gelernt, dass ich aufgehört habe, für Jesus zu arbeiten. It is really, really bad when Christians work for Jesus. Es ist wirklich, wirklich schlimm, wenn Christen für Jesus arbeiten. In America, one of the highest depression rate is among pastors. Eine der höchsten Depressionsraten in den USA gibt es unter Pastoren. You know why? Wisst ihr warum? Because they're all working for Jesus. Weil sie alle für Jesus arbeiten. You thought you were really good if you worked for Jesus, didn't you? Ihr dachtet, ihr wärt echt gut, wenn ihr für Jesus arbeitet, nicht wahr? If you work for Jesus, you're doing everything wrong. Wenn du für Jesus arbeitest, tust du alles falsch. Why are you doing everything wrong? Warum machst du alles falsch? Because as long as you work for Jesus, you're beholding yourself and not Jesus. Solange du für Jesus arbeitest, schaust du nur auf dich selbst und nicht auf Jesus. Okay, Jesus, don't worry, I'll do this for you. Okay, Jesus, mach dir keine Sorgen, ich mach das für dich. Jesus, I will do this for you. Jesus, ich werde das für dich machen. Now the focus is on me, my work, my serving, my ministry. Der Fokus ist nun auf mir, meiner Arbeit, meinem Dienst. No wonder you get stressed. Kein Wunder, dass du gestresst bist. No wonder you don't sleep good at night. Kein Wunder, dass du nachts nicht gut schläfst. No wonder you frustrate the people around you. Kein Wunder, dass du die Menschen um dich herum frustrierst. And what happens when your ministry doesn't work the way you thought it's supposed to work? Then what? Und was passiert, wenn dein Dienst nicht so funktioniert, wie er sollte? Was dann? Then what? Was dann? When I was in heaven recently, als ich letztens im Himmel war, I saw thousands and thousands of pastors. Sah ich Tausende und Tausende Pastoren. Thousands. Tausende. Weeping and weeping and crying before Jesus. Sie weinten und weinten vor Jesus. And they said, Jesus, please give me some reward. Und sie sagten, Jesus, bitte gib mir einen Lohn. And with sad eyes, Jesus said, sorry. Und mit traurigen Augen sagte Jesus, tut mir leid. Sorry. Tut mir leid. This pastor said, diese Pastoren sagten, I've sacrificed my family to serve you. Ich habe meine Familie dem Dienst für dich geopfert. He said, sorry. Er sagte, tut mir leid. I've sacrificed my time to serve you. Ich habe meine Zeit geopfert, um dir zu dienen. Some of them had sacrificed their health to serve Jesus. Einige hatten ihre Gesundheit geopfert, um Jesus zu dienen. And he said, sorry. Und er sagte, tut mir leid. You missed it. Du hast es verfehlt. That was not what I've planned for you. Das hatte ich nicht für dich geplant. Look, schau. A true son of God will never do anything to work for Jesus. Ein wahrer Sohn Gottes wird niemals etwas tun, um für Jesus zu arbeiten. A true son of God learns the secret to let Jesus work through him. Ein wahrer Sohn Gottes lernt das Geheimnis, Jesus durch sich arbeiten zu lassen. A true son of God says, Jesus, you're the one to stare at. If you want to use me, go ahead. Ein wahrer Sohn Gottes sagt, Jesus, dich starre ich an, verwende mich, los geht's. A true son of God lives with the awareness of Jesus because, but we look at Jesus. Ein wahrer Sohn Gottes lebt im Jesusbewusstsein, denn wir schauen auf Jesus. So a true son of God learns to walk with the awareness of Jesus. Also ein wahrer Sohn Gottes lernt im Jesusbewusstsein zu leben. And then what happens? Und was passiert dann? Goes to a restaurant. Er geht in ein Restaurant. And Jesus uses the mouth. Und Jesus verwendet den Mund. And speaks words out of his mouth, and the guy sits and thinks, what just happened? Und spricht Worte durch seinen Mund und der Kerl sitzt da und denkt, was ist gerade passiert? You sit there and suddenly you say, I believe Jesus wants to heal you, and then you think to yourself, what just happened? Du sitzt da und plötzlich denkst du, ich glaube, Jesus möchte diesen Menschen heilen, und du denkst, was ist gerade passiert? We keep beholding the problem and think we have to fix it instead of but we see Jesus. Wir betrachten das Problem und denken, dass wir es in Ordnung bringen müssen, anstatt zu sagen, aber wir sehen auf Jesus. The ones who learns to live but we see Jesus will become a channel of Jesus, not a worker for Jesus. Wer lernt so zu leben, indem er auf Jesus sieht, wird ein Kanal für Jesus werden, nicht ein Arbeiter für Jesus. Have you ever seen a stressed channel? Hast du jemals einen gestressten Kanal gesehen? Have you ever gone home and seen a stressed water faucet? Bist du jemals nach Hause gekommen und hast einen gestressten Wasserhahn gesehen? Oh man, in an hour Debbie's gonna get up. Oh Mann, in einer Stunde steht Debbie auf. She's gonna expect me to let water come out of me. Sie erwartet, dass Wasser aus mir herauskommt. Oh my God, how am I gonna do that? Oh mein Gott, wie soll ich das nur machen? I don't wanna disappoint her. Ich will sie nicht enttäuschen. She needs to take a shower this morning. Sie muss heute Morgen duschen. What? Oh, I better be ready. Oh je, ich sollte besser bereit sein. I mean, the faucet doesn't anything to produce water. It flows naturally. Der Wasserhahn macht nichts, damit Wasser aus ihm herauskommt. Es fließt ganz natürlich. Because it's connected to the fountain. Weil er mit der Quelle verbunden ist. Menschen, die sich darauf fokussieren, auf Jesus zu schauen, sie dienen niemals, sie werden Kanäle für Jesus. You know, I see this in Brazilian Kids Care. Ich sehe das bei Brazilian Kids Care. I see sometimes back and I think, Jesus, don't you think you're working a little bit too fast? Manchmal lehne ich mich zurück und denke, Jesus, denkst du nicht, dass du etwas zu schnell arbeitest? Jesus, are you sure you can keep up that pace? Jesus, bist du sicher, dass du dieses Tempo beibehalten kannst? I mean, you're doing a lot of things very quickly. Du tust viele Dinge sehr schnell. And I'm sitting back then watching everything happen and I think, wow. Ich lehne mich zurück und schaue zu, wie alles geschieht und denke, wow. In a few years you've made something so big. In ein paar Jahren hast du so etwas Großes geschaffen? What are you going to build next year? Was wirst du nächstes Jahr bauen? See, there are a lot of people stressed about my move to Teresina because I don't know what's going to happen there. Eine Menge Leute sind gestresst, weil ich nach Teresina umziehe, weil ich nicht weiß, was da passieren wird. And people want to know. Und die Leute wollen es wissen. So what are you going to do when you get there? Was wirst du machen, wenn du da bist? But I will keep looking at Jesus. Aber ich werde weiterhin Jesus anschauen. Jesus, when I get there, just the way I've been looking at Jesus for the last 20 years. Ich werde Jesus weiter anschauen, wenn ich da bin, genauso wie ich ihn in den letzten 20 Jahren angeschaut habe. And then one day, und dann eines Tages, I got surprised. I said, oh, that was fun. How did you do that? Werde ich überrascht aufwachen und sagen, das hat Spaß gemacht. Wie hast du das gemacht? How did you pay all those bills? Wie hast du all diese Rechnungen bezahlt? How? It's really cool. Es ist echt cool. If you learn the secret of, but we look at Jesus, wenn du das Geheimnis lernst, auf Jesus zu schauen, you will never again work for Jesus. Wirst du nie wieder für Jesus arbeiten. Never. Niemals. Because you're not going to look at him to get your orders what to do. Denn du wirst dich nicht an ihn wenden, um deine Befehle von ihm zu bekommen. You're going to look at him as the source of everything who chooses to use you as the channel. Du schaust auf ihn als die Quelle von allem, demjenigen, der beschlossen hat, dich als Kanal zu verwenden. And it becomes the most natural thing. Und es wird das Natürlichste auf der Welt werden. Not a Christian ever who learns to but look at Jesus has been overwhelmed by the situation of life. Nicht ein einziger Christ, der gelernt hat, auf Jesus zu sehen, ist überfordert von irgendeiner Situation im Leben. You can't. Es geht gar nicht. Think. Denk daran. If you become the channel and you keep looking at the source, wenn du der Kanal wirst und du schaust dauernd auf die Quelle, do you really think there is one project that Jesus wants to do that's too big for him? Denkst du wirklich, dass es auch nur eine Aufgabe gibt, die Jesus für dich hat, die zu groß für ihn wäre? How has religion trained us? Wie hat Religion uns erzogen? Do for Jesus. Tu es für Jesus. No. Nein. Look at Jesus. Schaue auf Jesus. Stop doing for Jesus, keep staring at him. Hör auf, es für ihn zu tun und starre ihn einfach ständig an. Aber Reinhard, ich habe keine Zeit, ihn den ganzen Tag anzustarren. Why don't you? Warum hast du sie nicht? Well, I mean, why don't you have the time? Ich meine, warum hast du die Zeit nicht? When you wake up first in the morning, you have time to stare at him. Wenn du am Morgen aufwachst, hast du Zeit, ihn anzustarren. Even at 3 in the morning when you have to go pee, you can look at him. Du kannst ihn sogar anschauen, wenn du um 3 nachts aufs Klo musst. We have to come to this lifestyle of but we look at Jesus. Wir müssen zu diesem Lebensstil kommen, der ständig Jesus ansieht. It needs to become a lifestyle that we practice so that it becomes a natural habit. Es muss ein Lebensstil werden, den wir praktizieren, damit es eine natürliche Angewohnheit wird. And as we learn to live like this, everything will be simple and natural and nothing will be overwhelming. Und wenn wir lernen so zu leben, wird alles einfach und natürlich sein und nicht überfordernd. Do you know, I refuse, absolutely refuse to make a decision based on money. Ich weigere mich absolut Entscheidungen aufgrund von Geld zu fällen. This was very hard for my team who works with me in the beginning. Anfangs war das sehr schwer für mein Team, mit dem ich arbeite. I refuse to. Ich weigere mich. I look at Jesus, whatever he wants to do, he can do, and I sign any contract I need to sign. Ich schaue auf Jesus. Alles, was er tun will, soll er tun, und ich unterschreibe jeden Vertrag, den ich unterschreiben muss. Do you know, in the beginning I had to tell my team several times. Wisst ihr, anfangs musste ich meinem Team öfters sagen, why are you stressed? If things go wrong, I'm the one who goes to prison, not you. Warum seid ihr so gestresst? Wenn etwas schief geht, gehe ich in den Knast, nicht ihr. Why do you worry? Warum seid ihr besorgt? You're not risking anything. I started. Ihr riskiert gar nichts. Ich habe das gegründet. I started Brazilian Kids Care. I'm signing the papers. Why do you worry? Ich habe Brazilian Kids Care gegründet. Ich habe die Papiere unterschrieben. Warum macht ihr euch Sorgen? I never look at the bank account if I need to make a decision. I look at Jesus. Ich schaue niemals auf das Bankkonto, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Ich schaue auf Jesus. But Reinhard, that's not very wise. Aber Reinhard, das ist nicht sehr weise. Looking at Jesus is very wise. Looking at the bank account is pretty stupid. Auf Jesus zu schauen ist sehr weise. Auf ein Bankkonto zu schauen ist wirklich ziemlich dumm. It's true. Es ist wahr. Think about it. Denk darüber nach. If you look at the bank account, you only make the decision by the limitations of your finances. Wenn du das Bankkonto anschaust, triffst du die Entscheidung nur aufgrund der Beschränkungen deiner Finanzen. Wenn du Jesus anschaust, lässt du ihn dich einfach verwenden. Dann lässt du ihn dich verwenden. Leute, es ist so einfach und doch ist es so schwierig für Christen, weil wir so religiös geworden sind. If I would not live a lifestyle of But I look at Jesus, I would be freaking out. Wenn ich nicht auf Jesus schauend leben würde, würde ich verrückt werden und ausflippen. I honestly would. Das würde ich wirklich. I would break under the pressure. Ich würde unter dem Druck zusammenbrechen. Instead of breaking under the pressure, my life is so much fun. Anstatt unter dem Druck zusammenzubrechen, macht mein Leben so viel Spaß. And I will never, never, never take my eyes Oh Jesus, I would rather leave my life on earth here. Und ich werde niemals, niemals, niemals meine Augen von Jesus abwenden. Ich würde lieber mein Leben hier auf der Erde verlassen. I'm very, very serious. Ich meine das sehr, sehr ernst. I would rather end my life on earth than start to live a life where I don't look at him all the time. Ich würde lieber mein Leben hier auf der Erde beenden, anstatt ein Leben zu führen, in dem ich ihn nicht die ganze Zeit anschaue. So look, where the Spirit, the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. But we all, wir alle aber, with unveiled face, indem wir mit unverhülltem Angesicht, behold as in a mirror, the glory of the Lord, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, formed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. You see, transformation doesn't come by, Lord, I want to become a better Christian. Veränderung geschieht nicht, indem man sagt, Herr, ich möchte ein besserer Christ werden. This only produces religious nutcases or Pharisees. Das bringt nur religiöse Spinner oder Pharisäer hervor. The only way Christian transformation comes, die einzige Art, wie sich christliche Veränderung vollzieht, so that you are constantly experientially changed from glory to glory, sodass du ständig erfährst, wie du dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit veränderst, is by looking at his beauty, at his glory, ist, indem du seine Schönheit und Herrlichkeit anschaust, as you would look into a mirror. Als wenn du in einen Spiegel schauen würdest. If I look into a mirror, wenn ich in einen Spiegel schaue, what do I see? Was sehe ich dann? Myself. Mich selbst. But the Bible says you should behold him as in a mirror. Aber die Bibel sagt, du solltest ihn anschauen wie in einem Spiegel. Beholding as in a mirror the glory of the Lord. Die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel. And the more I do this, the more I automatically change. Je mehr ich das tue, desto mehr verändere ich mich automatisch. So what have we done? Und was haben wir getan? We've looked as in the mirror with the old covenant. Wir haben durch den alten Bund in den Spiegel geschaut. You know how I know? Wisst ihr, woher ich das weiß? Because you raised your hand. Weil ihr eure Hände gehoben habt. Oh, I need to become a better Christian. Oh, ich muss ein besserer Christ werden. Oh, I'm not good enough here. Ich bin hier nicht gut genug. Oh, if you would see what I see. Oh, wenn du sehen könntest, was ich sehe. Why do you look like this? Warum schaust du dich so an? Du sollst am Morgen aufstehen und sagen, what a glorious Lord. Was für ein wunderbarer Herr, der mich perfekt gemacht hat, der aus mir eine neue Schöpfung gemacht hat, der mich liebevoll gemacht hat, der mich freundlich gemacht hat. Wow, Jesus, du bist so wunderschön. Wow, wunderbar, was ich da sehe. Du musst dich selbst in ihm sehen. Wenn wir einmal lernen, ständig auf ihn zu schauen, this will become so natural to us, wird es ganz natürlich für uns werden, that we will never again be affected in a negative way by situations around us. Dass wir nie wieder negativ beeinflusst werden von den Situationen um uns herum. There is a scripture that I started to live by about 20 years ago. Es gibt eine Schriftstelle, nach der ich vor etwa 20 Jahren angefangen habe zu leben. About 20 years ago, God really spoke to me through this verse. Etwa vor 20 Jahren sprach Gott ganz intensiv zu mir durch diesen Vers. Look at Romans 11:36. Schaut euch Römer 11:36 an. For of him and through him and to him are all things, to whom be the glory forever. Amen. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Do you know what the very next thing is that Paul says? Und wisst ihr, was das nächste ist, was das Paulus sagt? Remember, Paul did never write in chapter and verses. Erinnert euch, Paulus schrieb nie in Kapitel und Verse. We have made the great mistake that we have quoted Romans 12 verse 1 separately from Romans 11:36. Wir haben den großen Fehler begangen, dass wir Römer 12,1 getrennt von Römer 11,36 zitiert haben. That is so wrong. Das ist so falsch. Paul says, I beseech you therefore, brethren. Paulus sagt, ich ermahne euch darum, Brüder, by the mercies of God, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, you present your body as a living sacrifice, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges Opfer. That's not a separate statement. Das ist keine getrennte Aussage. Therefore means wherefore. Darum bedeutet wofür. Because from him, denn von ihm and through him, und durch ihn and back to him, und zurück zu ihm are all things. Sind alle Dinge. So your abundant life starts in him. Dein überfließendes Leben beginnt in ihm. Your abundant life is empowered through him. Dein überfließendes Leben ist von ihm mit Kraft ausgestattet. And your abundant life goes back to bring glory to him. Und dein überfließendes Leben geht zurück zu ihm und bringt ihm die Ehre. Nothing is about you, everything is about him. Es geht überhaupt nicht um dich, es dreht sich alles um ihn. Therefore, darum, the natural consequences will give your body to him. Die natürliche Konsequenz ist, ihm deinen Körper hinzugeben. What happens if you take Romans 12 verse 1 and 2 in the context of Romans 11:36? Was passiert, wenn du Römer 12, 1 und 2 in Zusammenhang bringst mit Römer 11:36, dem Vers davor? And what happens if you take it out of the context? Und was passiert, wenn du es aus dem Zusammenhang reißt? The context is like this. Aus dem Zusammenhang gerissen ist es etwa so. Surrender your body as a living sacrifice. Hey, gib deinen Körper als lebendiges Opfer hin. Come on, you don't belong to yourself, you belong to him. Komm schon, du gehörst nicht dir selbst, sondern ihm. Serve him with your body. Los, diene ihm mit deinem Leib. Come on, do more, give more. Los jetzt, tu mehr, gib mehr. You need to be a living sacrifice. Du musst ein lebendiges Opfer sein. That's out of the context. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen. The context is, im Zusammenhang ist es so, because everything started with him, weil alles mit ihm begann, everything is sustained through him, wird alles von ihm aufrechterhalten, everything goes back to him, alles kehrt wieder zu ihm zurück. So now if you give your body to him, guess what he's gonna do? Wenn du ihm nun deinen Körper hingibst, rate mal, was er tun wird. He's gonna give you a constantly renewed mind. Er sorgt für ständige Erneuerung deines Geistes. You're always gonna know the will of God. Du wirst immer den Willen Gottes erkennen. You will become an expression of Jesus walking the earth. Du wirst ein Ausdruck Jesus auf Erden werden. And you don't need to do anything, just it's all about him. Und du brauchst nichts tun, es geht nur um ihn. Because he started, he sustains and it goes back to him. Denn er begann es, er hält es und es geht zu ihm zurück. It doesn't matter how you look in the Bible, everything is about him. Egal wie du die Bibel betrachtest, es dreht sich allein um ihn. Everything. Alles. Everything. Alles. He is everything. Er ist alles. And he makes life simple. Und er macht das Leben einfach. And religion makes life complicated. Und Religion macht das Leben kompliziert. So, also. Yes, my circumstances. Ja, meine Umstände. Yes, the bad news. Ja, die schlechten Nachrichten. Yes, the doctor's notice. Ja, der Arztbericht. Yes, the challenges. Ja, die Herausforderungen. Right there, you have to put a big but in there. Genau da musst du ein großes Aber einfügen. A big but. Ein großes Aber. But. Aber I stare at Jesus. Ich starre auf Jesus. I keep looking at him. Ich schaue ständig auf ihn. You know what, if you learn to live like this, you look at him, you stare at him, you focus on him, and then you glance at your circumstances, you think, they're not even worth my attention. Wenn du lernst, so zu leben, du schaust ihn an, du starrst ihn an, du konzentrierst dich auf ihn, dann wirfst du einen Blick auf deine Umstände und denkst, die sind nicht einmal meine Aufmerksamkeit wert. People who've learned, but we behold Jesus, they understand it's not worth my stress to worry about things here on this earth. Menschen, die gelernt haben, Jesus anzuschauen, wissen, es ist mir den Stress nicht wert, mich um Dinge hier auf der Erde zu sorgen. We stress because wir sorgen uns, weil but we behold our situations. Aber wir schauen unsere Situation an. But we behold our challenges. Aber wir schauen unsere Herausforderungen an. But we behold our weaknesses. Aber wir schauen unsere Schwächen an. But we behold our difficulties. Aber wir schauen unsere Schwierigkeiten an. But. Aber. All the wrong buts. Das sind alles die falschen Abers. So today you need to make a very simple choice. Heute musst du eine sehr einfache Entscheidung treffen. You need to say, God, I'm gonna put this into practice. Du musst sagen, Gott, ich werde es umsetzen. If you're married and you're smart, wenn du verheiratet und schlau bist, you say to your partner, sagst du zu deinem Partner, every time I behold anything else but Jesus, will you please kick me in the butt? Würdest du mich jedes Mal, wenn ich etwas anderes als Jesus anschaue, in den Hintern treten? Will you say, hey, stop, you're looking at the wrong thing? Was sagst du da? Hör auf, du schaust auf das Falsche. Stop. Hör auf. Why do you talk about your past, your problem, your difficulties, your work? Stop. Warum sprichst du über deine Vergangenheit, deine Probleme, Schwierigkeiten, deine Arbeit? Hör auf. Stop. Hör auf. When Clayton was totally overwhelmed and stressed by a very big exam. Als Clayton vor einer wichtigen Prüfung total überfordert und gestresst war. Clayton had only 6 months time to study online. Er hatte nur 6 Monate Zeit, online zu lernen. To do a test over 3 school years. Um einen Test abzulegen, der die Spanne von 3 Schuljahren umfasste. I don't remember. I think it was 16 or 18 subjects. I don't remember. Ich glaube, es waren 16 oder 18 verschiedene Themenbereiche. Do you remember? Erinnerst du dich? 16 or 18 subjects. You all had to take at one test. 16 oder 18 Themen, die alle in einem einzigen Test abgefragt wurden. A child who at the age of 15 had a second grade education at the most. Ein Kind, das im Alter von 15 höchstens den Bildungsstand eines Zweitklässlers hatte. And when he sat with me, Dad, I'm scared. Als wir zusammen waren, sagte er zu mir, Dad, ich habe Angst. I said, sit down, son. Ich sagte, Sohn, setz dich hin. I said, has Jesus ever failed a test? Hat Jesus jemals eine Prüfung vermasselt? He said, no. Er sagte, nein. I said, son, could Jesus ever fail a test? Ich fragte, Sohn, könnte Jesus jemals eine Prüfung vermasseln? He said, no. Er sagte, nein. So why should he fail this one? Warum sollte er diese dann nicht bestehen? Why do you look at yourself? Warum siehst du auf dich selbst? Why do you look at your ability? Warum siehst du auf deine Fähigkeiten? Why do you look at the last 6 months of study? Warum guckst du auf die letzten 6 Monate des Lernens? Don't do that. Mach das nicht. I said, you go to the test and the only one you look at is Jesus. Ich sagte, du gehst zur Prüfung und der einzige, den du anschaust, ist Jesus. He's inside of you. Er ist in dir. He, that's where he lives. Dort lebt er. I said, Jesus, go ahead and take the test, please, and I'm going to sit here with you. Sage, auf geht's, Jesus, leg die Prüfung ab und ich sitze hier bei dir. I'm going to watch you take the test. Ich schaue zu, wie du die Prüfung machst. He passed the test with 97%. Er hat die Prüfung mit 97% bestanden. Do you know why 97%? Wisst ihr, warum es 97% sind? 3% he was probably looking at himself. Weil er wahrscheinlich 3% auf sich selbst geschaut hat. Otherwise he would have passed it with 100%. Sonst hätte er mit 100% bestanden. Think. Denk mal. If we can learn the secret to behold, look at, stare at Jesus, there is nothing anymore in your life that will become complicated. Wenn wir das Geheimnis lernen könnten, ständig Jesus anzuschauen und anzustarren, dann gibt es nichts mehr in diesem Leben, was kompliziert werden würde. Of course you will go through challenging situations. Natürlich wirst du durch herausfordernde Situationen gehen. But the challenging situation will be as challenging as you look at yourself or the situation. Aber die Herausforderungen werden so schwer sein, wie du auf sie oder deine Situation schaust. And will be as fun as you look at Jesus. Und es wird so viel Spaß machen, wie du auf Jesus siehst. Any challenging situation, beholding, looking at Jesus, you're going to be smiling on your face, you're going to say, that's going to be fun. In jeder Herausforderung schaust du auf Jesus und sagst mit einem Lächeln im Gesicht, das wird lustig. It's going to really, really be interesting. How is he going to do that? Es wird sehr interessant werden, wie er das wohl hinbekommt. I'm going to watch it. Ich schaue ihm dabei zu. So I'm just going to watch Jesus. Ich schaue Jesus einfach zu. So I watch Jesus. Ich schaue Jesus zu. And he says, und er sagt, peace, be still. Frieden, sei still. And the storm stops. Und der Sturm hört auf. And he says, und er sagt, I'm just gonna walk over the water here. Ich gehe hier einfach über das Wasser. And you find yourself walking over the water and you realize It's him walking and you are walking in him. Und du stellst fest, dass du übers Wasser gehst und realisierst, er ist es, der übers Wasser geht und du gehst in ihm. Let me multiply this here. Und er sagt, lass mich das hier vervielfältigen. Little fish, thousands of people, let me handle that. Ein bisschen Brot und Fisch, tausende von Menschen, lass mich das regeln. Thank you, Father. Danke, Vater. Okay, now there is more than you can use. Nun gibt es mehr, als ihr braucht. If you learn to behold Jesus, wenn du lernst, Jesus anzuschauen, life's gonna be an incredible adventure. It's gonna be fun and it's gonna be no more stress. Wird das Leben ein unglaubliches Abenteuer. Es wird Spaß machen und stressfrei sein. So, stop staring at anything and anyone. Hör also auf, irgendetwas oder irgendjemanden anzustarren. Find your solution to anything outside of Jesus. Suche nicht die Lösung für was auch immer außerhalb von Jesus. If you haven't found in Jesus, it's because you haven't looked at the right place. Wenn du sie nicht in Jesus gefunden hast, liegt es daran, dass du nicht auf das Richtige geschaut hast. Behold him, you will find out. Wenn du ihn anschaust, wirst du herausfinden, dass es nichts gibt, was du jemals brauchen wirst, das du nicht in ihm findest. Er ist dein Brot des Lebens. Er ist dein lebendiges Wasser. Er ist deine Versorgung. Er ist deine Weisheit. Er ist deine Erlösung. Er ist deine Heiligung. Er ist die Stärke, die du nie hattest. Er ist deine zukünftige Sicherheit. Er ist die Lilie im Feld. Er ist die Rose von Sharon. Er ist einfach alles. Lerne auf ihn zu schauen. And you will see. Und du wirst sehen. Life is an adventure full of fun. Das Leben ist ein Abenteuer voller Spaß.